Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuchtideologistengruppe gaben am 16. Mai eine gemeinsame Erklärung ab und bekundeten darin die volle Unterstützung für die jüngste gemeinsame Erklärung der Regierungen, Parteien und Organisationen der DVJK mit dem Appell: Lasst uns getreu dem erhabenen patriotischen Willen des herausragenden Mannes und seinem unvergänglichen großen Wiedervereinigungsprogramm den endgültigen Sieg in der selbstständigen nationalen Einheit beschleunigen.